Wie ich den Einberufungsbefehl bekommen habe, da bin ich in der ganzen Stadt rumgelaufen, ja, und habe mich gefreut, dass ich eingezogen wurde. Weil bei der Musterung, da sind von 80 Mann, 3 Mann oder 4 Mann nur angenommen worden. Bis zum bitteren Ende. Also den Tod in Kauf zu nehmen, war ich bereit. Wir kannten mit der Kreuzmedaille Lauf, Schwerter los.